Ich übermittle euch die Botschaften meines Herrn und rate euch gut, und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst.